ich grolle nicht, und wenn das Herz noch bricht, ewig verloren es lief, ewig verloren es lief, ich grolle nicht, ich grolle nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz noch bricht, ich sah dich nur im Traume, und sah die Nacht in deines Herzens Raume, und sah die Schlange, die dir am Herzen fließt. Ich sah mein Lieb, die sie und ewig bist. Ich grolle nicht.